Hey, hey, hey. So. An dem Schlagzeug ist ein bisschen Schwierigkeiten entstanden. Immer drauf, Diese Gelegenheit möchten wir wahrnehmen. Nach unserem Auftritt machen wir die Verlosung. Es wäre ganz gut, wenn er das Quiz, die Quizseite dann noch abgeben würde. Obwohl es völlig klar ist, dass man bei dieser Musik keine Lust hat, Quizblätter auszuführen. Stimmt's? Alles okay? Nun ein Song, der in der Zusammenarbeit mit dem Kindertheater von Heubachendorf entstand. Ein uraltes Stück, bestimmt 200 Jahre alt. Es erzählt die Story hier im Kellertaler Wald, früher zu Graf Nassaus Zeiten. Da gab es nämlich auch schon Anarchisten. Und die haben ein Lied geschrieben, also das hat Also sich auch das. schon. Also damals gab es Terroristen. Die haben ein Lied geschrieben für uns. Das hat sich bis heute gehalten. Also, naja, gut, fang an. Also, nein, komm. Gott. Abermals, wenn ich war,